Frau Froschbürgermeisterin. Rubble war sehr beschäftigt. Noch ein kleines Stück nach links, bitte. Er saß in seinem Schaufelbagger, um einen neuen Brunnen vor dem Rathaus abzusetzen. Nein, halt! Aber das war gar nicht so einfach. So, noch ein Stück zurück und dann wieder ein Stück vorwärts. Das kommt mir wie ein Tanz vor. Oh, sehr gut. Und gerade noch rechtzeitig. Ich muss zu einem Termin. Oh! Bürgermeisterin Gutherz stellte ihre Tasche, in dem ihr Huhn Henrietta hockte, neben dem Brunnen ab. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht wecken, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Dann holte sie ihr Handy heraus. Captain Tollpatsch, was kann ich für Sie tun? Hallo, Rocky. Guck mal, wir haben eben den neuen Brunnen aufgebaut. Cool, ein Wunschbrunnen. Wäre doch lustig, wenn es ein echter Wunschbrunnen wäre und unsere Wünsche in Erfüllung gehen könnten. Ja, ich wünschte, er wäre voll mit Leckerlis. Das war der Brunnen aber leider nicht. Natürlich, ich werde jemanden finden, der die Seepocken sofort... Entschuldigung, Frau Gutherz. Der kleine Alex auf seinem Dreirad unterbrach die Bürgermeisterin. Einen Moment, Captain. Die Schaukel auf dem Spielplatz ist kaputt. Die kann ich doch reparieren. Ja! Danke, Rocky. Oh. Für Schaukeln hatte die Bürgermeisterin nämlich gerade gar keine Zeit. Hallo? Oh, Sie warten schon auf mich. Ich komme sofort. Oh, einen Moment, wo hab ich... Also wirklich, Sie flitzen ganz schön viel herum. Rubble konnte das kaum mit ansehen. Ganz ehrlich, da werde ich ja schon vom Zusehen müde. Müde? Ich habe keine Zeit, müde zu sein. Ein kleiner grüner Frosch machte es sich nun auf dem Brunnenrand gemütlich. Du hast es gut, du kleiner glücklicher Frosch. Du kannst den ganzen Tag faul in der Sonne liegen. Oh, was? Ein Riss im Bürgersteig? Herr Jemine! Rubble legte den Kopf auf seine Pfoten. Na dann auf Wiedersehen. Wow, als Bürgermeisterin hat sie echt viel zu tun. Nachdenklich blickte er den Frosch an. Ich wünschte, sie könnte auch einfach mal in der Sonne faulenzen, so wie du. Dann fielen ihm die Augen zu. Bis... Hoppla! Der Frosch neben ihm plötzlich wieder quakte. Ich glaube, ich bin kurz eingeschlafen. Verwundert rieb sich Rubble die Augen. Das ist ja lustig. Du hast denselben Hut auf wie die Bürgermeisterin. Natürlich, ich bin die Bürgermeisterin. Wie bitte? Aber du bist ein Frosch. Was? Herr Jemine, das stimmt. Aber egal, ich habe noch so viel zu tun. Ich komme zu spät zu meinem Termin. Gehen wir, Henrietta. Doch Henrietta wollte von Frau Froschbürgermeisterin nichts wissen. Keine Sorge, Henrietta. Auch wenn ich anders aussehe, ich bin immer noch deine Fröschin. Freundin für immer. Henrietta! Aber das Huhn suchte lieber das Weite. Komm zurück! Aufgeregt rannte die Froschbürgermeisterin ihrem Huhn hinterher, bis sie plötzlich stolperte und hinter einem großen Stein in einem Erdloch landete. Frau Bürgermeisterin, haben Sie sich wehgetan? Besorgt spähte Rubble in das Loch und bemerkte deshalb nicht, dass die Froschbürgermeisterin auf der anderen Seite des Steins schon wieder hinausgesprungen war. Wo bist du, mein allerliebstes Lieblingshühnchen? Doch von Henrietta fehlte jede Spur. Dafür tauchte jetzt aber Katzi an der Straßenecke auf. Katzi, bist du groß geworden? Dabei war Katzi so groß wie immer. Sie sprang auf die Froschbürgermeisterin zu, die machte einen Sprung zur Seite und verlor dabei ihren Hut. Glücklicherweise kam gerade Alex auf seinem Dreirad vorbei. Er zog einen Anhänger hinter sich her, auf dem ein Eimer stand. Und unter dem brachte sich die Froschbürgermeisterin erleichtert in Sicherheit. Frau Bürgermeisterin, sind Sie da unten? Rubble hockte immer noch vor dem Erdloch. Ich höre nichts quaken. Ich ruf Ryder an. Die kleine Bulldogge verlor keine Zeit. Ryder, hier ist Rubble. Es ist was passiert. Was ist los? Der Wunschbrunnen hat die Bürgermeisterin verwandelt. Sie ist ein Frosch und weil Henrietta vor ihr weggelaufen ist, sitzt sie jetzt in einem Loch. Keine Sorge, Rubble. Kein Einsatz zu groß, kein Frosch zu klein. Paw Patrol! Zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde liefen sofort hinüber zur Einsatzzentrale. Oder vielmehr, Sie hopsten. Jedenfalls einige von ihnen. Wir sind Frösche! Marshall hatte es besonders eilig und machte einen so großen Hüpfer, Vorsicht! Dass er über seine Pfoten stolperte. Ich springe ebenso weit wie ein Frosch. Der gläserne Fahrstuhl fuhr los. Und während alle in ihre Einsatzanzüge schlüpften, brachte er sie hinauf ins oberste Stockwerk. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Der Wunschbrunnen hat die Bürgermeisterin verwandelt. Und jetzt, wo sie ein Frosch ist sie verschwunden. Wir müssen sie finden und schnell wieder in einen Menschen zurückverwandeln. Für diesen besonderen Einsatz brauchen wir Chase. Du nimmst deine Wärmebildbrille und versuchst herauszufinden, wo die Bürgermeisterin steckt. Das ist ein Fall für Geheimspiel und Chase. Außerdem brauchen wir Rubble. Du schiebst mit deinem Bagger das Loch frei. Und wenn wir sie darin finden, wünschst du dir, dass sie wieder ein Mensch wird. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Chase und Rubble flitzten zu der großen Rutsche hinüber und sausten sie hinunter. Sie führte bis zu ihren Fahrzeugen. Und im Nu waren die beiden startklar. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen und hintereinander rasten die Freunde über die Brücke und Richtung Rathaus. Der Frosch ist unter diesen Stein gesprungen. Schnell räumte Rubble den Stein mit der Schaufel seines Baggers zur Seite. Da ist er aber nicht. Ich sehe nur einen ziemlich leckeren Knochen. Yum. Chase, sieh nach, ob sich der Frosch in den Büschen versteckt. Wuff, wuff. Wärmebildbrille. Da ist nur ein freundliches Eichhörnchen, keine Frösche. Dann sehen wir uns mal um. Liegt da nicht ein winziger Hut oder was ist das? Allerdings, das war ein Hut. Ja, das ist der Hut, den die Froschbürgermeisterin aufgehabt hat. Riecht nach Frosch und nach Frau Gutherz. Merkwürdig. Wir müssen da lang. Chase hatte etwas gewittert. Sie liefen also zum Brunnen hinüber und dabei fiel ihnen etwas auf. Sieh mal, Ryder, Reifenspuren. Für Autoreifen sind sie zu dünn. Wisst ihr was? Ich glaube, die Spuren stammen von einem Dreirad. Und wir wissen, dass Alex ein Dreirad fährt. Ryder griff nach seinem Pawpad. Sky, du versuchst bitte, Alex aus der Luft zu finden. Er fährt vielleicht die Froschbürgermeisterin spazieren. Ich heb jetzt ab! Im Nu war Sky mit ihrem Hubschrauber in der Luft. Alex hatte immer noch nichts von dem Frosch auf seinem Anhänger bemerkt, wurde allerdings langsam aufmerksam. Was sind das für komische Geräusche? Er bremste und drehte den Eimer herum. Oh, ein armes Fröschchen. Das hat sich wohl verlaufen. Ich bringe es zum Teich. Zum Teich? Nein, bring mich zurück zur Abenteuerbucht. So ein lustiger Frosch. Klingt, als würde er sprechen. Aber das konnte ja nicht sein. Also fuhr Alex geradewegs zum Teich. Quack! Und setzte die Froschbürgermeisterin ins Wasser. Jetzt bist du zu Hause. Wiedersehen, Fröschchen. Teichwasser. Die Froschbürgermeisterin sprang auf ein großes Seerosenblatt, auf dem schon zwei andere Frösche saßen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wusste nicht, dass das Seerosenblatt besetzt ist. Doch die beiden Frösche waren mehr an den Fliegen interessiert und fingen sie mit ihren langen, dünnen Zungen ein. Im Ernst, esst ihr wirklich Fliegen? Also gut, wenn ich schon im Froschteich sitze, verhalte ich mich auch wie ein Frosch. Eine dicke Hummel kam angeflogen. Das war einfach. Aber die Froschbürgermeisterin spuckte ihren Fang schnell wieder aus. Herr Jemini, das war ja eklig. Doch nun erreichte auch Sky in ihrem Hubschrauber den Teich. Ryder, ich habe Alex gefunden. Er fährt gerade vom Teich weg. Gut, verstanden, Sky. Nimm sie los. Bald hatten Rubble, Chase und Ryder Alex eingeholt. Alex, hast du einen Frosch dabei? Ja, hatte ich. Ich habe ihn zum Teich gebracht. Woher hast du das gewusst? Weil wir schlau sind. Sky, wir finden die Froschbürgermeisterin am Teich. Komm dorthin. Froschbürgermeisterin? Darum konnte der Frosch also sprechen. Natürlich fuhr Alex der Paw Patrol auf seinem Dreirad hinterher. Und zurück zum Teich und den Fröschen. Also, Quark, es hat Spaß gemacht, mit euch zu quaken. Aber ich habe noch so viel zu tun. Zeigt ihr mir, wie ich in die Stadt komme? Nein, die Frösche gingen lieber schwimmen. Herr Jemine, Sie haben wahrscheinlich noch nie eine echte Bürgermeisterin getroffen. Ein Geräusch ließ die Bürgermeisterin aufhorchen. Oh, das ist geil! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Aber Sky hatte nur Augen für den großen Vogel, der gerade angeflogen kam und genau auf den Teich zusteuerte. Der Adler! Nein, das hat uns noch gefehlt. Frau Froschbürgermeisterin, passen Sie auf! Oh. Erschrocken hüpfte die Froschbürgermeisterin in die Blüte der Seerose. Doch da packte der Adler auch schon zu und schwang sich mit der Blüte hinauf in die Lüfte. Ryder, der Adler hat sich die Froschbürgermeisterin geschnappt. Dann behalt ihn im Blick. Wir bleiben hinter dir. Bring den Adler dazu, sie fallen zu lassen. Wir fangen sie auf. Also flog Sky dem Adler nach und dann zwischen seinen Krallen hin und her. Hallo Adler! Wetten, dass du mich nicht erwischst? Sie machte eine scharfe Rechtskurve. Der Adler tat dasselbe und ließ die Seerose tatsächlich fallen. Oh ja, ich bin frei! Und ich falle. Oh, ich bin Bürgermeisterin. Ich kann das in Ordnung bringen. Entschlossen drehte sie die Blüte in der Luft herum und schwebte mit ihr wie an einem Gleitschirm dem Boden entgegen. Ich weiß nicht, ob die Froschbürgermeisterin es bis zum Teich schafft. Ich übernehme das. Ich mache einen Landeplatz für sie. Kurzerhand tauchte Rubble seine Baggerschaufel in den Teich, füllte sie mit Wasser und streckte sie dann der Bürgermeisterin entgegen. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ach, so ist es gut. Und jetzt noch einen klitzekleinen Hüpfer nach vorn. Perfekt. Geschafft. Erleichtert machten sich Alex und die Paw Patrol mit der Froschbürgermeisterin auf den Rückweg zum Rathaus. Wo sie bereits erwartet wurden. Henrietta, da bist du ja. Ein Frosch zu sein war schwieriger, als ich dachte. Ich wäre lieber wieder Bürgermeisterin. Dann verwandle ich sie schnell zurück. Ich wünschte, Bürgermeisterin Gutherz wäre wieder ein Mensch. Und tatsächlich, der Frosch verschwand und verwandelte sich. Ich bin wieder ich. Oh, danke, Rubble. Henrietta. Ryder. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Was für ein Tag. Nach all der Aufregung muss ich ein Nickerchen machen. Erschöpft schloss Rubble die Augen. Doch er wurde schon bald wieder geweckt. Hey, Rubble, Rubble, wollen wir Hundeball spielen? Was? Klar doch. Sowas. Ich hatte gerade einen ganz komischen Traum. Verschlafen musterte er den kleinen Frosch, der auf dem Brunnenrand hockte. Wo war ich nur mit meinen Gedanken? Ich habe die Handtasche vergessen und meine Henrietta. Oh nein, es war gar kein Traum. Tut mir leid, Frau Bürgermeisterin. Ich wünsche Sie wieder zurück. Versprochen. Doch die Bürgermeisterin stand bereits neben ihm. Was, wie bitte? Und sah so aus wie immer. Du wünschst mich zurück? Ich meine, zum Glück sind Sie wieder zurück. Das ist aber lieb von dir, Rubble. Rubble war wirklich sehr erleichtert. Und alle Fellfreunde freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.